Deutschlandfunk. Das Feature. Das ist eine sehr alte Tradition der marokkanischen Souveräne. Sie unternehmen immer wieder solche Touren in die Provinzen. Es geht um die Symbiose zwischen Volk und König. Der Beamte des königlichen Protokolls wirkt in seinem Anzug wie ein schwarzer Fleck inmitten der bunten Gewänder, der seidig schillernden Kaftane, der schneeweißen Chelabar-Gewänder, der roten Fese und rot-grünen Fahne. Wenn der König von Marokko eine Stadt besucht, entfaltet sich die ganze Pracht eines tausendjährigen Kalifats. Straßen werden mit kostbaren Teppichen ausgelegt, die Leibgarde mit Turbanen und Pluderhosen zieht auf, Menschen aller Altersstufen strömen den Absperrungen zu, um das Gewand des Prophetenabkömmlings zu berühren oder wenigstens einen segenspendenden Blick zu erhaschen. Weibliche Teenager begrüßen ihn wie einen Popstar. Es geht nicht nur darum, Einladungen zu folgen, sagt der Protokollbeamte. Es geht darum, Flagge zu zeigen, mit eigenen Augen zu überwachen, überall präsent zu sein. Mohammeds Gegenkalifat. Ein Feature von Mark Turner. Mohammed der VI. Hat seine Reisen in der letzten Zeit intensiviert und dabei den Begriff des Provinzbesuchs weit ausgelegt. Auf seinen Reisen fährt er nicht nur durch Marokko, sondern auch durch die Regionen, die er als seine religiösen Provinzen ansieht. Immer wieder tourt er durch die Staaten Westafrikas, betet dort öffentlich, präsidiert Konferenzen mit den Religionsgelehrten, weiht neue Moscheen ein und richtet sein Wort an die Muslime. Natürlich, wenn der Führer der Gläubigen etwas sagt, muss man das ernst nehmen. Mamadou Fofana, Korangelehrter aus der Elfenbeinküste. Er sagt das nicht, weil ihm gerade etwas in den Sinn kommt. Er sagt das in einem Zusammenhang mit der Religion. Bevor er zu etwas Stellung nimmt, hat der Führer der Gläubigen die Sache eingehend studiert, das Für und Wider untersucht. Im Korantext und den Aussprüchen des Propheten. Er stellt dabei die Frage, was ist das Beste für die Gesellschaft? Sie können davon ausgehen, dass er das von allen Seiten betrachtet hat. Damals wie heute. Wenn der Führer der Gläubigen etwas sagt, setzen es alle um. Denn wir wissen, dass er das in Einklang mit den religiösen Texten sagt. Gelobt sei Gott, Preis und Lob dem Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Liebes Volk. Rabat, Königspalast. Mohammed der VI., untersetzt, Mitte 50, kurz gehaltener Vollbart, Brille, hält die jährliche Rede an die Nation. Und wie so oft in letzter Zeit spricht er nicht nur zu den Marokkanern. Gut ein Drittel der Rede richtet sich an die Menschen in Westafrika. Das Interesse, das wir an der Verbesserung der Lebensumstände in ihren Ländern haben, ist dasselbe, das den afrikanischen Migranten in Marokko zuteil wird. Anders als in anderen Regionen dieser Welt. Afrika umfasst für uns nicht nur dieses oder jenes Ziel. Afrika ist für uns eine Mission. Eine Mission im Auftrag des afrikanischen Bürgers, egal wo er sich aufhält. Marokko ist zur Drehscheibe einer großen Wanderungsbewegung geworden. Es geht um Flüchtlingsströme aus dem Subsahara-Raum, die tagtäglich durch das Land kommen. Es geht um junge Marokkaner, die währenddessen weltweit Attentate verüben. Es geht um Ursachen für Krieg und Bürgerkrieg, Flucht und Vertreibung. Es geht aber auch um Religion. Denn Boko Haram, die Al-Qaida im Maghreb und andere Terrororganisationen bedienen sich des Islam, um die Konflikte zwischen Ethnien und Glaubensgemeinschaften anzuheizen. Die Terroristen und die Radikalen tun alles, um die Jugend auf ihre Seite zu ziehen und die Gesellschaften anzugreifen, die von den Werten der Freiheit, der Offenheit und der Toleranz geprägt sind. Sie instrumentalisieren junge Muslime, ihre Unkenntnis der arabischen Sprache und des authentischen Islam, um sie mit falschen Botschaften und Versprechungen zu verführen. Erlaubt es etwa die Vernunft, zu glauben, dass der Dschihad durch den Genuss einer bestimmten Zahl himmlischer Jungfrauen belohnt wird? Der Akzent auf Afrika ist mit Bedacht gewählt, meint Mohamed Tosi, Soziologe und Islamhistoriker. Der 61-Jährige leitet die Hochschule für Wirtschaft und Regierungsführung in Rabat und sitzt in der Regierungskommission zur Reform des Islamunterrichts. Die muslimischen Gläubigen in Westafrika bis hinein nach Nigeria unterhalten seit alter Zeit Verbindungen sowohl zu marokkanischen Geschäftsleuten als auch zu marokkanischen Religionsgelehrten. Diese Traditionen werden jetzt wiederbelebt und aktualisiert. Die Religionspolitik hat sich zu einem Pfeiler der marokkanischen Außenpolitik entwickelt. Nicht nur in den Beziehungen zu Europa, sondern vor allem auch in Richtung der afrikanischen Länder. In jedem dieser Länder, das der König besucht, hält er dann auch ein Freitagsgebet ab. Und dabei hat er stets auch religiöse Botschaften im Gepäck. Ähnliche Botschaften wie diese Rede, die er an die Marokkaner und an die Afrikaner richtet. Besonders bemerkenswert findet Tosi, der König spricht allen islamischen Organisationen, Gruppen und Persönlichkeiten die Legitimation ab, zum Dschihad aufzurufen. Es sei denn, sie seien durch das klar definierte Kalifenamt dazu legitimiert. Und Dschihad fil Islam. Im Islam ist der Dschihad sehr eng begrenzten Vorbedingungen unterworfen. Unter anderem der, dass er nur angewendet werden darf, wenn die Selbstverteidigung es verlangt. Zu den Bedingungen des Dschihad gehört auch, dass allein der Führer der Gläubigen die Kompetenz hat, dazu aufzurufen. Weder irgendein einzelnes Individuum noch irgendeine Gruppe dürfen zum Dschihad aufrufen. Diese Rede vom August 2016 hatte eine enorme Resonanz. Mohammed VI. Hatte damit nicht nur seine Distanz zum saudischen Wahhabismus deutlich gemacht. Er hat quasi das ganze fundamentalistische Konzept angegriffen. Damit bezieht der König Position im Wettbewerb um religiöse Führung, insbesondere im Wettbewerb mit Saudi-Arabien, aber auch mit Blick auf die Theologen in Ägypten in Richtung der sunnitischen Lehruniversität von Al-Azhar. Ein leadership ancien et déclinant, qui est le leadership égyptien, qui était représenté par Al-Azhar. Seine Gegner sind einflussreich und reich. Mit wem sich der König in Afrika und anderswo anlegt, darauf kann Abu Hafs einige Fingerzeige liefern. Der Mann, der mit bürgerlichem Namen Mohamed Rafiki heißt, erscheint in einem Café in der Hafengegend von Casablanca, blickt sich leicht gehetzt nach allen Seiten um und geht hastig zu einem Bistrotisch im Innenhof. Viele kennen sein Gesicht. Er war einer der bekanntesten Salafistenprediger Marokkos. Seine Ausbildung erhielt Rafiki an einer islamischen Akademie in Medina, in Saudi-Arabien. Unsere Lehrer dort erklärten uns, ihr als Muslime seid dafür verantwortlich, dass die gesamte Menschheit zu Muslimen wird. Entweder mit friedlichen Methoden oder durch Krieg. Wir lernten den Dschihad. Und zwar so, wie ihn heutzutage die Al-Qaida oder der IS praktizieren. Wir lernten, es gibt keine unterschiedlichen Möglichkeiten, den Dschihad zu interpretieren. Ihn etwa mit der Schreibfeder zu führen oder so etwas. Dschihad, das ist der bewaffnete Kampf. Das bedeutet, die Ungläubigen zu töten. Da gab es Dutzende von Unterrichtsstunden, die sich mit den Beziehungen zu denen befassten, die anders sind als du. Sie sagten uns, den, der anders ist, muss man hassen. Man muss ihn demütigen. Man darf ihn niemals lieben. Und wann immer möglich, soll man ihn töten. Das ist das, was wir dort lernten. Und in den Büchern der Wahhabiten steht das noch heute. Al-Wala'u al-Bara. Das ist eine beinharte wahhabitische Doktrin. Al-Urla bedeutet, du darfst niemanden lieben außer die Muslime. Diesen Islam predigte Abu Hafs jahrelang in Moscheen in Casablanca und in Fez. Dann wandte er sich vom Extremismus ab. Vom prominenten Salafistenprediger mutierte er zum prominentesten Aussteiger. Seine ehemaligen Gesinnungsfreunde und Gefolgsleute verfemen ihn heute als Glaubensabtrünnigen und bedrohen ihn mit dem Tod. Er sieht sich als eine Art Streetworker, erzählt jungen Radikalen die Gründe für seinen Gesinnungswandel, hat in Casablanca ein Zentrum aufgebaut, in dem er Vorträge hält und gemeinsam mit desillusionierten Rückkehrern aus Syrien für eine Islamreform eintritt. Ich unterhalte Beziehungen zu Ex-IS-Mitgliedern und zeichne auf, was sie mir sagen. Wir stellen gemeinsam Videos her. Viele, sogar viele Forscher fragen mich, was soll das ganze Gerede über Religion? Ausschlaggebend ist doch der soziale, der wirtschaftliche, der politische Faktor. Darüber sollte man sprechen. Kann sein. Aber kein Terrorist wird dir sagen, ich bin zum IS gegangen, weil ich in eine wirtschaftliche oder soziale Misere hineingeraten bin. Auch nicht, wenn das stimmen sollte. Der Terrorist wird dir stets sagen, der Islam hat mir das aufgetragen. Die Religionsgelehrten haben mir das auferlegt. Er wird dir sagen, ich bin nach Syrien gegangen, weil das meine Pflicht als Muslim ist. Deshalb bin ich überzeugt davon, dass der religiöse, der intellektuelle Faktor auch der maßgebliche ist. Mohammed VI. Verfügt über etwas, worüber seine Gegner nicht verfügen. Ob selbsternannte Kalifen des IS oder Emire und Könige am arabischen Golf, sie reden über die Tradition. Der König von Marokko aber verkörpert sie. Als leiblicher Nachkomme des Propheten, aus einer Familie, die im Mittelalter aus dem Gebiet des heutigen Saudi-Arabien nach Marokko einwanderte, amtiert er in der am meisten fundamentalistischen Staatsform der islamischen Welt, dem Kalifat. Es ist das Amt, das sich nach dem Tod des Propheten herausbildete, als die Urgemeinde von Medina nach einem Stellvertreter oder Nachfolger suchte. Die Wahl fiel nach einer Zeit der Wirren schließlich auf den Kandidaten einer einflussreichen Dynastie aus Mekka, zu der auch der Prophet selbst gehört hatte. Der Khalifa, der Stellvertreter, folgt dem Propheten nach und ist in Personalunion Staatschef, oberster Richter und Führer der Gläubigen. Die Könige von Marokko sind die Ur-Ur-Urenkel des Propheten Al-El-Bait, die Leute aus dem Hause des Propheten. Der marokkanische Staatschef ist auch Religionschef und die Religion fällt in den Zuständigkeitsbereich des Königs. Nicht zuletzt, weil er Träger einer Baraka, eines Segens ist, der darauf beruht, dass er mit dem Propheten verwandt ist. Die Könige spielen nicht nur damit, sie sind auch selbst davon überzeugt. Und sie sind in eine ganze Kultur eingewoben, die das unterstützt. Das reicht von der Art und Weise, wie sie aus dem Koran zitieren, über ihre Art, sich zu kleiden, sich zu inszenieren, sich hinzusetzen, bis zur Kopfbedeckung. Alles das trägt ein ganz spezielles marokkanisches Siegel. Dieses Gewicht will Mohammed VI. Nun offensichtlich auch politisch in die Waagschale werfen. Marokko sieht sich dabei als Führungsmacht des Malikismus, also des westlichen, andalusischen, westafrikanischen Islam. Marokko will Führer dieser theologischen Tradition sein, die diejenige des Westens in der islamischen Welt ist. Und damit will Marokko in den Deutungswettbewerb eintreten, mit seinem eigenen Deutungsansatz. Gerade erst hat der König ein Netzwerk afrikanischer Religionsgelehrten geschaffen. Einer von ihnen ist Mamadou Fofana. Der Enddreißiger stammt von der Elfenbeinküste und gehört zu jenem von Mohammed VI. Geschaffenen Netzwerk afrikanischer Religionsgelehrter, die in ihren Heimatländern als Multiplikatoren wirken sollen, im Sinne eines Islam der Offenheit und Toleranz. Ich habe in Marokko Islam studiert und promoviert und stehe kurz davor, in mein Heimatland zurückzukehren. Dr. Fofana hat zum Termin gebeten in die Medina, die ummauerte Altstadt von Marrakesch, zu Medersa bin Yusuf. Die weitläufige Koranuniversität wurde im Mittelalter errichtet. Jetzt ist sie allerdings verlassen und dient nur noch als Museum. Auf Monsieur Fofanas Klopfen öffnet der Wächter und lässt uns in den marmorbelegten Innenhof eintreten. In den Mosaiken an den Wänden, in der Stuckatur und der Holzschnitzarbeit der Decken, überall erscheinen in scheinbar endlosen Variationen Kreise, Sechsecke, stilisierte Sterne, die durch Linien untereinander verbunden die Vision der Ewigkeit befördern. Gott zeigt sich nicht direkt, sondern abstrahiert in den Formen seiner Attribute, der Harmonie, der Logik, der Vernunft. Diese Mederse, erklärt der Religionsgelehrte, stammt aus dem Mittelalter. Die eindrucksvollsten dieser Gebäude sind noch immer in Südspanien zu besichtigen. Hier in Marokko befand sich eher das Hinterland. Die Universitäten, die hier entstanden, sind nur Schatten derjenigen in Cordoba oder Granada. Doch immer noch eindrucksvoll genug, um das hohe Niveau der damaligen Theologie erkennen zu lassen. Es war die Hochzeit der arabischen Rationalisten, wie Ibn Rushd. Der Islam und die menschliche Vernunft bildeten aus seiner Sicht eine untrennbare Einheit. Der Richter aus Cordoba zitierte die Schriften der griechischen Philosophen als Belege für den Geist Gottes, der sich auch in den Wissenschaften zeige. Was in den religiösen Texten dennoch rational nicht nachvollziehbar war, legte Ibn Rushd gerne im übertragenen Sinne aus. Als Symbole oder Bilder, die dazu bestimmt seien, dass auch einfache Menschen den Islam verstehen. Mais quand on a reçu une bonne formation et que on nous donne notre indépendance. Die Frage ist, ob man uns eine solche Unabhängigkeit zugesteht, einen Text zu analysieren, abzuwägen, vor dem Hintergrund einer Gesellschaft, einer Realität. Dann versteht man die Dinge besser. Die koranische Offenbarung hat über 20 Jahre lang gedauert und hat sich jeweils auf einen bestimmten Kontext bezogen. Wenn wir den ausblenden und denselben Text vor einem anderen Hintergrund interpretieren, dann geraten wir zwangsläufig auf einen verhängnisvollen Weg. Das erleben wir ja mit dem Wahhabismus. Besonders beim Begriff Dschihad, dem Thema, das auch Mohammed VI. In seiner Rede angesprochen hat. Es gibt den Spruch des Propheten, himmlische Jungfrauen erwarten im Paradiese den Dschihadisten. Der mittelalterliche Autor El-Bukhari hat ihn überliefert. Was aber heißt das heute? Wie lässt sich so etwas im 21. Jahrhundert deuten? Was ist da eigentlich der Dschihad? Auch wenn das Element Krieg zum Dschihad gehört, so hat das arabische Wort Dschihad mehrere Bedeutungen. Alle Formen der Arbeit können Dschihad sein. Zum Beispiel die Suche nach Wissen. Korrekt und anständig zu arbeiten, das allein ist schon Dschihad. Sich um seine Familie zu Hause zu kümmern, das ist Dschihad. Den Lebensunterhalt für seine Familie zu suchen, das ist Dschihad. Sich um seine Eltern zu kümmern, ebenfalls. All das ist Teil des Begriffs Dschihad im Islam. Wenn es um den echten Dschihad geht, also arbeiten, darum kämpfen, dass man seine Familie auf anständige Art ernährt, wenn man ein echter, aufrichtiger Gläubiger ist, ebenso wie seine Familie, dann wird man gemeinsam mit seiner Familie und seiner Frau ins Paradies eingehen. Ihre Frau wird im Paradies zu Ihnen kommen. Genauso wie die anderen Frauen, die Gott bereits ins Paradies geschickt hat, damit sie die anderen erwarten. Ja, in diesem Sinne würde ich das deuten. Diese differenzierte Art der Korananalyse bekämpfen die von den arabischen Golfstaaten instruierten Prediger, sagt Dr. Fofana, auch in seinem Heimatland der Elfenbeinküste. Diese Leute sind nach Westafrika gekommen, haben Koranschulen aufgebaut und angefangen, die Kinder mit dieser Ideologie zu indoktrinieren. Das wird allmählich zur Gefahr, weil diese wahhabitischen Schulen sich immer weiter ausbreiten. Es handelt sich um Lehrer, die selber nicht zu Ende studiert haben. Man hat ihnen Koran- und Hadith-Texte in die Hand gegeben. Aber ohne die Begleitliteratur, ohne ihnen die Analysen großer Gelehrter wie Ibn Rushd oder Ibn Sina zu vermitteln. Der Kampf gegen die wissenschaftlich fundierte Koranexegese ist allerdings nicht neu, sondern zugleich ein historisches Phänomen. Und er hat genau dort begonnen, wo diese Wissenschaft am höchsten entwickelt war, im Andalusien des 12. Jahrhunderts. Um seine Macht zu zementieren, verbündete sich der damalige Kalif mit einer fundamentalistischen Strömung. Deren Anhänger behaupteten, der Herrscher und Führer der Gläubigen verfüge als Nachfolger des Propheten über einen direkten Draht zu Gott. Nicht in der Vernunft des Einzelnen, sondern im Willen des Kalifen spiegle sich Gott. Die Tore zur Interpretation, zur freien Auslegung wurden geschlossen. Von nun an gab es nur noch eine mögliche Sichtweise. Und die richtete sich nach dieser neuen Doktrin, die im Osten der islamischen Welt unter der Ägide des Korangelehrten Al-Ghazali aufkam. Danach besitzt der Mensch überhaupt keine eigene Vernunft. Gott schafft die Handlungen des Einzelnen in jedem Moment. Der Mensch meint zwar zu handeln, führt aber tatsächlich nur das aus, was Gott ihn tun lässt. Der Kalif allein ist Kraft seiner Stellung dazu befähigt, Handlungsanleitungen zu erteilen. Ihm muss der Gläubige gehorchen, denn ohne eine autonome Vernunft hat es ja keinen Sinn, den Willen dessen anzuzweifeln, der ihm diese Befehle als Sprachrohr des göttlichen Willens erteilt. Die Denker eines aufgeklärten Islam wurden verbannt. Der Rationalist Ibn Rushd hierher nach Marrakesch, in die Provinz des damaligen Westislamischen Reiches. Hier, wohin eine Medina-Gasse uns geführt hat, an der Chema el-Fnah, dem Platz der Gaukler, züngeln heute die Feuer der Garküchen auf, ebenso wie damals. Und vielleicht hat Ibn Rushd an diesem Platz gestanden, hat in die Flammen gestarrt, während man überall im Reich seine Schriften ins Feuer werfen und verbrennen ließ. Philosophie war zum Schimpfwort und was nicht im Koran stand, obsolet geworden. Boko Haram, Bücher verboten, nennt das inzwischen die gleichnamige Bewegung in Westafrika. Die islamische Welt wurde eine hermetisch abgeschlossene, selbstgenügsame und scheinbar unveränderbare Hemisphäre. So unveränderbar, wie sich die Medina, die Altstadt von Marrakesch, bis heute darstellt. Neben die in ihren Stadtmauern belassenen arabischen Altstädte stellte die Kolonialmacht Frankreich ab 1912 ihre modernen Neustädte, die allerdings den Europäern vorbehalten waren. Amerikanisch funktional, mediterran ästhetisch, lautete die Devise. Sie waren der Gegenentwurf zur nebenan gelegenen mittelalterlichen Medina. Moderne Architektur in klaren geometrischen Formen, fließend warmes Wasser, moderne Boutiquen, Restaurants, Hotels, Kinos und Schwimmbäder. Das Doppelsystem nannte sich Protektorat und ermöglichte scheinbar, dass Moderne und Tradition friedlich koexistieren konnten, ohne sich zu vermischen. Und es ermöglichte dem säkularen Frankreich durch einen Kalifen, den niemand kritisieren durfte, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Im Falle von Verfehlungen ließ sich dann stets auf den Befehl des Kalifen verweisen. In den Clubs der Auslandsfranzosen zwischen Marrakesch und Casablanca treffen sich noch heute Geschäftsleute, Berater und Militärs, sagt Monsieur Claude vom Vorstand eines dieser Clubs. Wir unterhalten enge Bande zu den Repräsentanten der hiesigen Staatsmacht. Und das beruht auf Gegenseitigkeit. Rein zwischenmenschliche Bande. Unsere marokkanischen Freunde nehmen gern das wahr, was wir in diesem Club anbieten. Und wir bevorzugen ganz besondere Freunde. Das ist die Elite, der Gouverneur, die hohen Kader der Polizei. Na, unsere Freunde eben. Freundschaft kennt keine Grenzen, oder? Mais ce sont des amis. C'est-à-dire que en amitié, je crois qu'il n'y a pas de limite. Es ist die angestammte Elite rund um den Palast, die Frankreich im Protektorat beschützte und die sich der Franzosen ihrerseits bediente. Politische Freunde, ein Zweckbündnis. Was mich angeht, ich halte nicht viel von den Marokkanern. Ich traue ihnen nicht. Ich habe zu viele Enttäuschungen mit ihnen erlebt. Für Marokkaner gibt es keine ernsten, langanhaltenden Freundschaften. Du kannst dich bei ihnen auf nichts verlassen. Alles kann dir mit ihnen passieren. Du musst dich auf alle Überraschungen gefasst machen. Ich habe keine marokkanischen Freunde. Voneinander profitieren, ohne sich miteinander zu vermischen. Nach der Unabhängigkeit änderte sich an diesem System nichts. Die hermetische Trennung in Orient und Okzident blieb erhalten. Hassan II., ab 1961 König von Marokko, verkörperte die Schizophrenie perfekt. Er war sowohl islamisch ausgebildet als auch Absolvent französischer Fakultäten, trennte beide Eigenschaften aber konsequent. In Europa trat er als Pariser Jurist auf, kleidete sich in Designeranzüge, fuhr schnittige Sportwagen, spielte Golf und debattierte mit Linksintellektuellen. Für die Marokkaner hingegen blieb er ein unantastbarer Kalif. Jeder, der auch nur den Hauch von Kritik wagte, konnte verschwinden, ohne dass Spuren von ihm blieben. Gegenüber der französischen Öffentlichkeit erklärte er das in einem Interview in den 1980er Jahren so. Selbstverständlich bin ich kein weltlich orientierter Staatschef. Sobald man sich als Muslim versteht, kann man nicht weltlich orientiert sein. Tatsächlich sind sämtliche Staatschefs der, ich sage nicht arabischen, ich sage der islamischen Welt insgesamt, keine säkularen Staatschefs. Und wenn jemand von Ihnen behauptet, ich bin säkular orientiert, dann antworte ich, dann bist du kein Muslim mehr. Das islamische Recht steckt uns nun einmal in den Knochen, ob wir wollen oder nicht, sei es im Staats- oder im Zivilrecht. Als linke Intellektuelle mehr säkulare Elemente forderten, ein echtes statt ein Fassadenparlament, eine konstitutionelle Monarchie mit echten statt gefälschten Wahlen, reagierte Hassan II. Kompromisslos. Statt das System zu liberalisieren, bat er Saudi-Arabien um Hilfe. Ab den 1980er Jahren legte er gegen die Linken ein religiöses Gegenfeuer. Die Folgen prägten die gesamte Jugend des Salafistenpredigers Abu Hafs. Den Salafismus habe ich in den Moscheen gelernt, in Koranschulen, die eine offizielle Unterrichtsgenehmigung hatten. Ich habe den Salafismus nicht in irgendwelchen Geheimverstecken eingetrichtert bekommen, sondern in den offiziellen marokkanischen Moscheen. Die offizielle Politik des marokkanischen Regimes bestand zu dieser Zeit ja genau darin, den Radikal-Islam zu unterstützen. Tausende Bücher mit wahhabitischem Inhalt waren gratis in den Moscheen und Buchhandlungen erhältlich. In den Koranschulen selbst hat man uns also den Salafismus beigebracht. Das böse Erwachen kam erst nach dem Tod Hassan II., der die Wahhabiten nach Marokko geholt hatte. 2003, 4 Jahre nach dem Amtsantritt Mohammed VI., sprengten sich in Casablanca Selbstmordattentäter in einem Hotel und vor einer jüdischen Kultureinrichtung in die Luft. Jetzt erst schien der marokkanische Staat die Bedrohung wahrzunehmen und ließ viele radikale Prediger verhaften. Unter ihnen auch Abu Hafs. Ich bin 9 Jahre. Neun Jahre Gefängnis. Da gab es nichts zu tun, außer zu lesen. Also las ich, Tag und Nacht. Sogar beim morgendlichen Hofgang machte ich nicht mit. Wir konnten morgens und abends raus. Ich habe immer bis zum Abend gewartet, damit ich morgens mehr Zeit zum Lesen hatte. Von den 9 Jahren war ich 7 Jahre lang in Einzelhaft. Bei der Lektüre einer ganzen Bandbreite an Büchern über den Islam wurde ihm klar, welchen Tunnelblick er bis dahin gehabt und vor allem, welche Sicht er bis dahin fraglos als die einzig mögliche angenommen hatte. Von einem der bekanntesten Salafistenprediger mutierte er zu einem der bekanntesten Aussteiger aus der Szene. Von einem durch den Staat gehetzten ist er zu einem geworden, den heute die Salafisten bedrohen. Als der König öffentlich bestritten hat, dass Jungfrauen die Dschihadisten im Paradies erwarten, war ich glücklich. Ich habe meinen Kritikern zugerufen, na, sagt jetzt mal was. Ihr greift bis jetzt nur Abu Hafs oder Rafiki an. Jetzt erklärt Mohammed VI. Genau dasselbe. Er hat diese neue Interpretation. Und das ist ja nicht das einzige Mal, dass der König zu neuen Interpretationen ermutigt hat. Viele glauben bis heute an die Sache mit den Jungfrauen. Und ob? Damit sie daran nicht mehr glauben, muss man die ganze Mentalität ändern. Die Art der religiösen Lektüre. Ja, viele sind gegen den Terrorismus. Ja, viele sind gemäßigt, wollen in der Zivilgesellschaft mitwirken und Politiker sein. Aber die Art, wie sie die Texte interpretieren, ist noch immer die alte. Es ist kein aggressiver Islam, den die große Mehrheit der Marokkaner praktiziert. Kein bewusst intoleranter Islam. Es ist eher ein latenter Konservatismus, der weniger davon gespeist wird, was jemand sich zu denken traut, als davon, was von vornherein undenkbar zu sein scheint. Wer in Casablanca in der Straßenbahn fährt, sieht viele junge Frauen mit Kopftuch, viele junge Männer mit Bärten. Einige hören in ihren iPods Koransuren oder Predigten. Kaum jemand liest. Nicht anders als in der Straßenbahn von Berlin oder München. Wenn doch, dann ist es aber oft der Koran oder die Schrift eines prominenten Imams aus Ägypten oder vom Golf. Wie praktiziert man richtig das Gebet? Wie kann man im Ramadan vermeiden, dass einem auch aus Versehen Wasser in den Mund gelangt? Der Wille zur Reform mag da sein. Der Soziologe und Islamhistoriker Mohamed Tosi. Aber Marokko verfügt nicht über ausreichende Humanressourcen, diesen Willen umzusetzen. Die Technik des kritischen Denkens, der Geist, der Aufklärung wurde so gründlich zerschlagen, dass uns im Augenblick dazu die Reformer fehlen. Das kulturelle Defizit in der wissenschaftlichen Ausbildung, die Schwächen des historischen Diskurses, des philosophischen Diskurses in den Schulprogrammen, bewirken, dass selbst unsere Eliten kaum etwas anderes als Mathematik kennen oder Physik. Die Elite setzt sich bei uns weitgehend aus Ingenieuren zusammen. Und die sind für den salafistischen Diskurs viel empfänglicher als etwa für einen sufistischen, mystisch angelegten. Denn der ist komplex. Der salafistische Diskurs hingegen benutzt die gleichen Formen wie der logisch-naturwissenschaftliche, der von Informatikern. Es gibt nur noch 0 oder 1, halal, haram, ja, nein, erlaubt, verboten. Halal, haram, oui, non, permis, non, permis, permis, interdit. 0 oder 1. Es ist der Islam der PJD, der gemäßigten marokkanischen Islamistenpartei Gerechtigkeit und Entwicklung. Die PJD hat bei den Wahlen, die inzwischen weitgehend frei und fair ablaufen, in den letzten Jahren stets die Mehrheit eingefahren. Aziz El-Germat aus dem Zentralkomitee der PJD sitzt für die Islamisten im marokkanischen Parlament und präsidiert dort der Kommission für Wohnungsangelegenheiten. Wie steht seine Partei zum Projekt einer Islamreform, einer Neulektüre der islamischen Texte? Sollen die Reformer das den Marokkanern doch vorschlagen? Wenn die Marokkaner das akzeptieren, sind wir auch dafür. Das ist die Demokratie. Man kann sich aber nicht ins stille Kämmerlein einschließen, Vorschläge erarbeiten und dann nicht wagen, sie den Marokkanern zu unterbreiten. Marokko ist islamisch seit Jahrhunderten. Es ist richtig, dass einiges neu gelesen werden muss. Aber es gibt Grundlagen, die man nicht neu lesen kann. Und deshalb wird das auch nicht passieren, weil die Leute an ihren Islam glauben und weil sie darin bereits alles finden, auch die Moderne. Se prononcer là-dessus pour dire que on a besoin d'une rélecture du Coran et ça. Wie kann man da eine Neulektüre des Koran fordern? Das sind äußerst marginale Ansichten ohne breiten Wirkung. Wenn es 1, 2 oder sogar 100 Leute gibt, die sowas denken? In der Demokratie geht es um Mehrheiten. Und die Mehrheit ist nicht für eine Neulektüre des Koran. Denn die Mehrheit der Marokkaner sind Muslime. Mais c'est la majorité. Qu'est-ce qu'ils cherchent au Maroc? La majorité n'est pas pour. Il n'est pas pour la réélecture du Coran. Parce que la majorité des Marocains sont des musulmans. Dans Doch auch wenn der Islam des Null oder Eins, der vielen kleinen Verbote und Belohnungen sehr weit verbreitet ist, der König und die Reformer haben ebenfalls ihre Möglichkeiten. Sie suchen und finden Menschen, um die vermeintlich unpopulären Neuerungen populär zu machen. Nicht nur Gelehrte, sondern Menschen aus der Mitte der Bevölkerung, wie Mustafa. Weißer Stoppelbart, Gesichtszüge, deren tief eingegerbte Linien ein wechselvolles und arbeitsreiches Leben verraten. Der Weg zu seiner Art Islam beginnt am großen Platz von Marrakesch, der Jemaa el-Fnaa, also dort, wo einst die Schriften des Philosophen und Korangelehrten Ibn Rushd in Flammen aufgingen. Wenn du vom Platz Jemaa el-Fnaa kommst, gleich links. Das Viertel nennt sich Muassin. Da gibt es eine große Moschee, die Muassin-Moschee. Da findet sich die Bruderschaft. Das ist der wahre Islam. Nicht jemanden zu töten oder jemandem zu schaden. Jedem nach Kräften zu helfen, soweit es dir möglich ist. Wenn du das nicht kannst, lass ihn in Ruhe. Eine exzellente Philosophie. Mustafas Weltbild. Seiner Ansicht nach ist es das der großen schweigenden Mehrheit. Sieh dir die islamischen Länder an, dann findest du dort nicht den Islam. Nichts ist islamisch, alles andere als das. Nichts als Etikettenschwindel, die Gier nach Geld. Aber dort, wo er hingehe, sei das anders. Da gibt es Gelehrte der Extraklasse. Nicht wie diese Prediger im Irak, die wir seit Jahren sehen, die von Gott nichts wissen. Sie behaupten, sie werden ins Paradies eingehen. Wer garantiert dir sowas, wenn du den Kindern Schaden zufügst und den Frauen? Der Weg führt hinein ins Gassengewirr der Medina. Vorbei an Obst- und Gemüseständen, durch überdachte Passagen, an denen Händler Lederwaren und Schnitzereien anbieten. Mustafa geht zielsicher voraus, biegt um immer neue Ecken. Aus dem geöffneten Tor eines Gebäudes, das wie eine Moschee oder Koranhochschule aussieht, schallt eine religiöse Rezitation. Hier ist der Sitz der Sawiya, der Bruderschaft von Sidi el-Tijani. Sakralbauten zu betreten ist in Marokko Nicht-Muslimen untersagt. Aber Mustafa macht eine wegwerfende Handbewegung. Du glaubst doch an Gott? Sag also einfach, im Namen Gottes, wenn du eintrittst, und geh weiter. Ein marmorbelegter Innenhof, von mosaikverzierten Säulen eingefasst. An den Wänden ebenfalls Mosaike, die gleichen wie in der Medersa bin Yusuf. Darauf stilisierte Sonnen, geografische Ornamente, untereinander von Ewigkeit zu Ewigkeit verbunden. Ein Springbrunnen. Und dahinter, in einem überdachten, aber offenen Raum sitzend auf Teppichen, etwa 2 Dutzend Männer. Manche aus dem Subsahara-Afrika, der jüngste vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Sie tragen Djellaba-Gewänder, bewegen ihre Oberkörper im Rhythmus der Rezitation vor und zurück, wiederholen immer wieder: Es gibt keinen Gott außer Gott. Die marokkanischen Sufi-Bruderschaften strahlen weltweit aus. Die Tijaniya steht unter einer Art Aufsicht durch den marokkanischen Staat. Er unterhält das Mausoleum des Patrons. Marokko finanziert auch eine ganze Reihe von Aktivitäten der afrikanischen Religionsgelehrten. Verteilt Stipendien, zeigt Flagge bei religiösen Veranstaltungen in Afrika. Unterhält ein Netzwerk von Imamen, ob bei der Tijaniya oder den Murid im Senegal. Tempo und Bewegungen steigern sich im Laufe der Zeremonie, bis der Älteste von ihnen mit einer unmerklichen Kopfbewegung eine Zäsur setzt. Unter denen, die jetzt in den Innenhof kommen, ist auch jemand, der lange in Deutschland gelebt hat. Er freut sich über den Gast, auch wenn es sich nicht um einen Muslim handelt. Der Begriff Muslim habe nichts mit einem bestimmten Glaubensbekenntnis zu tun. Das hat mit Herzen zu tun, nicht mit den Papieren oder sonst was. Ja, Gott weiß ganz genau, ob sie ein Muslim sind oder nicht. Sie brauchen nichts. Ich bin vom Fels, aber wenn ich in Marrakesch bin, komme ich her. Für mich ist die richtige Zawiya im ganzen Marrakesch diese. Tijani, das ist der Name eines Heiligen von dem 18. Jahrhundert. Der ist der Letzte. Und dann hat er, wie Mohammed, hat alles von den anderen Propheten genommen. Für uns die erste Sache zu erleben, ist die Liebe. Ob sie Deutsch oder Marokkaner oder Chineser sind, für uns ist das ganz egal. Warum? Weil Gott sie liebt. Wenn Gott sie nicht liebt, werden sie nicht geboren. Dann fängt man so mit der Liebe. Die Leute zu lieben, die Propheten, wenn es möglich ist, und dann Gott. Aber wir wissen ganz genau, dass Gott etwas von uns erwartet, dass wir die anderen lieben. Was ist wichtiger, die Regel oder die Liebe? Die Liebe. Weil die Regel ohne Liebe ist überhaupt nichts. Das ist die fremde Legion. Die Bruderschaft, sagt der deutsch sprechende Adept, verfüge über Anhänger in vielen Ländern dieses Kontinents. Vielleicht gelingt Mohammed dem VI. Und seinen Beratern tatsächlich eine Synthese. Vielleicht schafft man es im Labor Marokko, den andalusischen Islam des Rationalismus und den sophistischen Islam der Bruderschaften zu einer Synthese zu verschmelzen. Zu einem spezifisch westafrikanischen Islam. Wenn ja, dann könnte dieser der Islam des 21. Jahrhunderts sein. Ein Islam, der den Radikalen und den Predigern vom Golf den Rang abläuft. Mohammeds Gegenkalifat. Ein Feature von Mark Turner. Es sprachen Gregor Höppner, Bernd Hahn, Daniel Berger, Volker Risch, Volker Niederfahrenhorst und Thomas Lang. Ton und Technik Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.